Fresh Creek. Ganz schön weit weg, was nicht mehr zu sehen. Ja, ganz schön weit weg, was nicht mehr zu sehen. Soldaten sich an Deiche, Soldaten sich an Frieden. Soldaten, die gewahrten Argumente aus dem MG. Die schützen meine Freiheit, das fühle ich jeden Tag. Oh, das merke ich jeden Tag. Da stammen Menschen, wer ist überhaupt der Feind? Die Freiheitsmission, die schafft Bombentrichter. Euch kann ich nicht glauben, ihr seid auch sonst nicht geil. Deutschland ist im Krieg mit 80 RMC. Deutschland ist im Krieg, das ist alles Politik. Deutschland ist im Krieg mit 80 RMC. Deutschland ist im Krieg, das ist alles Politik. Deutschland ist im Krieg. Deutschland ist. Deutschland ist im Krieg.